I don't even to stay, or you haven't. All right, wait. Then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle. Girl, I'm just getting started. Get up, get up, get up. Pump the volume, feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. Yeah. rage it round the clock. Feel that bass around the block. Feel that red cup to the top. Birthday shots. Doesn't matter who you are. Look around, we in the stars. Round the world, we party on. We go all night strong until we go. Get up, get up, get up. Pump the volume, we feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. They can only live too hard. got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. Just wanna make you sweat. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Can you give me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane. You know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Eve, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the maids, though. When I slip, flip my toe goes into slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. Just wanna make you sweat. Thank you. Heimspiel.

could be free. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch! Sputnik Heimspiel! Jetzt mit DJ PHP! Der Sommer kam und Berlin war der schönste Platz auf Erden. Wir hatten das Gefühl, im Mittelpunkt der Welt zu stehen. Dort, wo sich endlich was bewegte. Stop. swipe a pretty bitch right off her feet. This a hijack. Why your nigga flexing like he me? Ain't even like that. Bitch mistake my newest pinky ring for an ice pack. Shorty keep on damn requesting me about some Snapchat. I don't even like rats. Invested in some ice traps. Pull up to the trenches on my jewelry. Yeah, I'm like that. I just put my finger in the cause she like that. Don't compare that pussy boy to me. Feeling like I'm so cheeky. Tired of them niggas sleeping on me. I don't like naps. Niggas fuck around and start to flow. And y'all like that. Okay. Sputnik, Heimspiel. Sie schreibt nur das. Ich hab dich so lange nicht gesehen. Unter der Disco-Kugel. Ich glaub, ich komm nicht mehr zum Stehen. Hey. Und ich schreib, wo bist du? Ich hab dich so lange nicht gesehen. Yeah. Unter der Disco-Kugel. Ich glaub, ich komm nicht mehr zum Stehen. Hey. Ich tanz tief ein, ich werd langsam munter. Bau aus den Scherben meiner Träume eine Disco-Kugel und tanz darunter. Ich bin zu wach, um zu schlafen und zu müde, um wach zu sein. Und du schreibst mir nachts um drei, doch ich hoffe, dass mein Akku reicht. Sorry, im Club hab ich leider kein Netz, doch ich schreib dir, sobald ich raus bin. Ich brauch, bin am Rauchen und Saufen, doch du kannst mir vertrauen. Sie schreibt, wo bist du, Bubu? Ich hab dich so lang nicht gesehen. Ja, unter der Disco-Kugel. Ich glaub, ich komm nicht mehr zum Stehen. Und sie schreibt, wo bist du, Bubu? Ich hab dich so lang nicht gesehen. Der Disco-Kugel. Ich glaub, ich komm nicht mehr zum Stehen. Sie sagen, ich wär seltsam, bleib locker, mein Bester. Disco-Kugel im Benzer. Roll vor deine Mensa alleine. Sag mir, falls ich übertreibe, tanz rum, singe Lieder. Disco-Kugel, lila, lila. Immer wieder, immer wieder. Farben werden intensiver, Wolken glänzen. Lila, lila. Sie schreibt, wo bist du, Bubu? Ich hab dich so lang nicht gesehen. Ja, unter der Disco-Kugel. Ich glaub, ich komm nicht mehr zum Stehen. Und sie schreibt, wo bist du, Bubu? Ich hab dich so lang nicht gesehen. Unter der Disco-Kugel. Ich glaub, ich komm nicht mehr zum Stehen. Tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think